In einer Welt, in der das Wünschen noch hilft, feiert Nerd Nerd Nerd mit euch Weihnachten. Schaltet ein, um mit uns auf das Christkind zu warten. Am 17. Dezember auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Kitsch ist ein Gericht, das am besten an Weihnachten serviert wird. Altes klingonisches Sprichwort. Und weil ich Gedichte sehr gerne mag, kommt gleich auch eins. In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch. Ego? Ego, was ist los? Siehst du das? Was? Guck mal da. Oh mein Gott, es sind Hörer. Gut, was redet die komische Frau da aus dem Audiogerät? Eigentlich gibt's schon den perfekten Text. Und der ist schon verdammt alt. Ich weiß nicht, ist das älter werden? Pirti Don, bis Weihnachten.